Eine dritte Frage, Thorsten Dickhoff. Auch eine Frage, die, glaube ich, jeden von Ihnen angeht. Klein anfangen oder nach den Sternen greifen? Mir ist ein Satz eingefallen von einem Professor aus Fetzen, der hat gesagt, das ist eine Antwort auf die Frage von ihm, shoot for the moon, even if you fail it, you will land among the stars. Also sich was Großes vornehmen und auch wenn es daneben geht, ist man immer noch irgendwo ganz gut aufgestellt, als wenn man gleich ganz klein anfängt. Das ist der Les Brown. Wenn Sie mich fragen, ich tendiere eher zu klein anfangen, Bootstrapping, aber mit einem guten Konzept. Nicht klein anfangen und irgendwas machen, sondern klein anfangen mit einem sehr guten Konzept. Nicht andere reinreden lassen. Ein Maler wird nicht besser, wenn drei Leute reinreden. Es muss aus einem Guss sein. Natürlich Anregungen holen, klar. Aber es muss einer entscheiden, was will ich machen. Oder eine entscheiden, was will ich machen. Aber man kann beides. Es ist die Frage, der Thorsten sagt, als Entrepreneur im Geiste habe ich ständig Ideen. Man kann doch nicht jede Idee ausprobieren. Und was soll ich machen? Ich würde sagen, von den Ideen abhängig machen. Und ich empfehle immer, an vielen Ideen gleichzeitig zu arbeiten und die zu nehmen, die sich am besten entwickelt. Und Proof of Concept. Aber wenn jemand nach den Sternen greifen will, mit einer großen Idee, wunderbar, aber die große Idee fällt auch nicht vom Himmel. Also, und wenn man nicht zu den 80% gehören will, die scheitern, wäre meine Sympathie, klein anfangen und in der Weise scheitern, dass nicht die große ökonomische Katastrophe passiert. Dass man sagt, Teekampagne damals, bin ich ungefähr 5.000 bis 10.000 Mark los. Die habe ich verloren, tut weh, aber die Welt bricht nicht zusammen, ich werde nicht arbeitslos oder obdachlos, ich lege auch nicht einen Bankrott hin, sondern aus meinen Ersparnissen ist dann ein Teil weg, wenn das schief geht. Okay, also Effectuation-Ansatz zeigt sowas Ähnliches, immer mitdenken, kann ich mir das leisten? Kann ich mir Failure, Fehlschlag leisten? Und man ist gut beraten, wenn man das kann. Es gibt aber Geschäftsideen, da kann man das nicht, muss man groß anfangen. Waschkampagne 60 Tonnen. Darunter geht es nicht, weil diese Maschine, diese Mischanlage funktioniert nicht mit weniger als 60 Tonnen. Das ist eine ganze Menge. Und da muss schon die Idee gut sein und geht man auch ein bisschen Risiken ein.